Ocean. But before we go there, let's go to Hebrew 2. Hebräer 2. Hebrew 2, verse 14. Hebräer 2, Vers 14. And 15. 14 und 15. Hebrew 2, verse 14 et 15. Verse 14 and 15. 14 und 15. Praise the Lord. Hallelujah. For as much then as the children are partakers of the flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. Yeah. And deliver them who through fear of death, this is where we were looking for, amen? Mm. Through fear of death, we are all their lifetime subject to bondage. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. What they call death, was sie Tod nennen, should not threaten you. Sollte uns nicht bedrohen. Amen? You can see through death he defeated death. Durch den Tod hat den Tod besiegt. Amen. How wonderful is his death. Wie wundervoll ist sein Tod. How much more is life. Wie viel mehr sein Leben. Sein Leben für uns heute. There's fear of death everywhere today. Es gibt überall die Todesfurcht und es ist eine Gefangenschaft. Here said we are free from that bondage. Hier steht, dass wir frei sind von dieser Gefangenschaft. Let us live as somebody that is really free from that bondage. Lasst uns auch so leben wie Leute, die wirklich frei sind von der Gefangenschaft. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to Colossians 2 now. Kolosser 2. Colossians 2. Verse 12 to 13. Kolosser 2, 12 bis 13. Amen. Amen. He said, buried with him in baptism. Wir sind mit ihm gestorben und wurden mit ihm begraben. Remember Romans 6, we are dead to sin. In Römer 6 lesen wir, wir sind tot für die Sünde. Et dans Romains 6, on a écrit que nous sommes morts pour le péché. You have to know how you died to sin. Wir müssen wissen, wie wir durch Sünde gestorben sind. Du musst wissen, comment tu es mort au péché. You died with Christ. Du bist mit Christus gestorben. Tu es mort avec le Christ. And you are alive today, having His own life. Und du bist heute lebendig. And that's why if He says, if you eat me and drink me, you there's no death. Und du bist lebendig und für den Tod antastbar. Deswegen sagt Jesus, wenn du mich isst und unantastbar. Und deswegen sagt Jesus Christus, wenn du mich isst und mich trinkst, wirst du den Tod nicht schmecken. Sa chair et on boit son sang, c'est là on va voir la vie, et cette vie c'est de Christ et personne peut toucher cette vie. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 12 said buried with him in baptism. In 12 steht begraben mit ihm in der Taufe. Et dans verset 12 on a écrit nous sommes ensevelis avec lui par le baptême. How? By choosing him. Wie, indem wir uns für ihn entschieden haben. Comment en choisissant le Christ. It's not when they dig you inside water. Nicht, wenn man dich in Wasser taucht. What they call baptism today, what all this water baptism? Was sie Taufe nennen? That is not baptism. Das ist nicht eine wahrhaftige Taufe. Christ, choosing the truth. That is the true baptism. Sondern Christus zu wählen, die Wahrheit zu wählen, das ist die wahrhaftige Taufe. Le baptême véritable, c'est pas quand tu es baptisé dans l'eau, mais le baptême véritable, c'est quand tu choisis le Christ et c'est là où tu es baptisé en lui. That they soak you in water can never change you. Dass sie dich in Wasser tauchen, kann dich niemals verändern. Et quand tu es baptisé dans l'eau, ça ne peut jamais te Are you getting it? Yes. Amen. Amen. No matter the how great, how big the sea is, it can never change you. There's somebody that can change you. Choosing him alone. Mm. Egal wie groß dieser See That's ist, nur einer kann dich wirklich verändern. Il n'importe comment la grandeur de cette mer ou bien de cette eau, ça peut jamais être changé. I hope you are getting it. Mm-hmm. Bury with him. Begraben mit ihm. Praise the Lord. Halleluja. It's not by water baptism. Nicht durch die Wassertaufe, sondern indem man sich für Christus entscheidet. C'est pas à travers du baptême dans l'eau, mais c'est à travers ton choix pour le Christ. Amen. Amen. And it's not just praying the prayer of salvation or praying the prayer of baptism of the Holy Spirit. Und nicht nur das Errettungsgebet beten, nur das Gebet für die Taufe des Heiligen Geistes, sondern Jesus Christus immer wieder wählen. Die Wahrheit wählen. Donc il ne s'agit pas aussi de faire la prière du salut, bien de faire la prière du baptême du Saint-Esprit, mais c'est quand tu choisis le Christ tous les jours et que tu choisis aussi la vérité tous les jours. No matter how you pray the prayer of salvation or baptism of the Holy Spirit, but don't choose him. They will love you. But once you choose him, then they will fight you like they fought him. Egal wie sehr du die Taufe des Heiligen Geistes hast oder die Wiedergeburt hast, wenn du dich dennoch weigerst, dich für Christus Jesus zu wählen, wirst die Welt dich immer noch lieben und akzeptieren. Aber wenn du anfängst, dich für Christus zu entscheiden, für die Wahrheit zu entscheiden, dann wirst du Gegenwind bekommen, so wie er selbst. In n'importe combien de fois tu as prié la prière du salut, les gens vont toujours t'aimer si toi tu ne choisis pas la vérité. Mais quand tu commences à choisir le Christ complètement, c'est là où le monde va te combattre la même façon comme ils ont combattu aussi le Christ. Praise the Lord. Hallelujah. So therein also you are risen with him through the faith of the operation of God. Who has raised him from the dead. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 13. And you be dead in your sins, and the uncircumcision of your flesh hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Again, let's read it to 15, please. 15? Before we go back to Romans 6. Let's read it to 15. Colossians 2:15. Then in verse 14, it says, plotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Satan really, really got a very big blow. Der Satan hat wirklich eine große Faust bekommen von Jesus. Romans 6, please. Römer 6, bitte. Romans 6. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 6 says we are dead to sin. Römer 6 steht, dass wir tot sind für die Sünde. Romans 6 nous dit que nous sommes morts au péché. To be dead unto sin means a dead man cannot sin. Tod der Sünde gestorben zu sein, bedeutet, dass ein toter Mensch nicht sündigen kann. It means you are dead unto their system. Das heißt, du bist tot für ihr System. It means you are no longer of their system. Du gehörst nicht mehr zu ihrem System. Amen. Amen. You are dead unto what they love and what they hate. Ihr seid tot gegenüber dem, was sie lieben und dem, was sie hassen. Remember our song, since I became born again. Amen. Mm-hmm. I'm born again. I was watching television today. Somebody said, I'm born again Christian. I said, I reject it in Jesus' name. Are you getting it? We are born again, but not of Christianity. Wir sind wiedergeboren, aber durch das Königreich des Himmels und nicht durch das Christentum. Amen. Er aujourd'hui j'ai entendu un homme dire que je suis née de nouveau à travers le Christ, bien dans le christianisme, mais j'ai dit je rejette ça au nom de Jésus-Christ parce que nous sommes nés de nouveau. Amen. Nous sommes nés de nouveau comme des enfants de Dieu. We are dead unto what they love and what they hate. À travers le royaume des cieux. À travers le royaume des cieux. Wir sind gestorben für die Dinge, die sie lieben und hassen. Amen. Nous sommes morts pour ce que le monde aime et déteste. You know that song. The things we used to hate. The things we used to love, we no longer love them. We now love Christ. It's all about Christ. Die Dinge, die wir gehasst haben, hassen wir nicht mehr. Dinge, die wir geliebt haben, lieben wir nicht mehr. Wir suchen jetzt nur noch Christus. Les choses qu'on détestait, on ne déteste plus. Et les choses qu'on aimait, on les aime plus. Amen. Things we used to hate, we don't hate people, we hate Satan. Wir hassen nicht mehr Menschen, sondern Satan. On ne déteste plus les gens, mais on déteste le diable. Praise the Lord. Halleluja. You are dead unto what they call good. Wir sind für das tot, was sie gut nennen. Nous sommes morts pour ce que le monde appelle bon. Amen. Amen. The good of this world. Das Gute dieser Welt. We are dead unto their thoughts. Tod, gestorben für ihre Gedanken. We are dead to their ways. Tod für you know, ihre Wege. Ways. You know, Christ said, I am the way. Mm. We now have a way, which is Christ Jesus. Denn okay. Christus sagt, ich bin der Weg. Er ist jetzt unser Weg und nicht mehr die Welt. Nous sommes morts pour leur chemin et Jésus-Christ nous dit que c'est lui le chemin. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. We also in Romans 16, verse 17 to 19. Romans 16, verse 17 à 19. Go there, please. Romans 16. From verse 17. Praise the Lord. Romans 16. So now I beseech you, brethren, mark the which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you have learned, and avoid them. He wants us to avoid people. Er will, dass wir bestimmte Leute meiden. Il veut qu'on s'éloigne de certaines personnes. That we are you getting something? Mm-hmm. That we hate Satan and not people does not mean we don't avoid people. Dass wir den Satan hassen und nicht Menschen, bedeutet nicht, dass wir Menschen nicht meiden. Qu'on déteste le diable et pas l'homme, ça signifie pas qu'on s'éloigne pas des gens. Is somebody getting it? Mm. Amen. Amen. That we love people and hate Satan does not mean we don't avoid people. Here he said we avoid them. Dass wir Christus, dass wir den Satan hassen und Jesus lieben, bedeutet nicht, dass wir Menschen nicht meiden. Et qu'on déteste le diable, mais qu'on aime les gens, ça signifie pas qu'on s'éloigne pas des gens. Because they are not after Christ Jesus. Weil bestimmte Menschen nicht hinter Christus Jesus her sind. Parce qu'il y a des gens qui ne poursuivent pas Jésus-Christ. We don't avoid people because they are witches and wizards. Wir meiden Menschen nicht, weil sie Satanisten sind. Nous, on s'éloigne pas des gens parce qu'ils sont des sorcières. We don't want to avoid people because they are armed robbers or whatever they are. They steal, they fornicate. That's sind. Not why we avoid people. Oder unzüchtige sind. Et on s'éloigne pas des gens parce qu'ils sont des criminels, des voleurs ou bien des gens qui commettent des fornications. Amen. We avoid people because they say no to the truth. Wir meiden Menschen, die Jesus Christus verweigern, die die Wahrheit hassen. Praise the Lord. They are against the truth. Sie sind gegen die Wahrheit. They fight the truth. Sie bekämpfen die Wahrheit. They see the truth as their enemy. Sie sehen die Wahrheit als ihren Feind. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. We don't avoid people because they are homosexual. Wir meiden Leute nicht, weil sie homosexuell sind. On n'évite pas les gens parce qu'ils sont des homosexuels. Amen. You know, for God so loved the world, including homosexuals. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, auch Homosexuelle hat er geliebt. Oui, ist für sie auch gestorben. Tellement aimé le monde et les homosexuels sont aussi inclus. But he hates people rejecting him. Aber er hasst es, wenn Menschen ihn verweigern. He hates to see people saying no to him. Er hasst es, wenn Leute Nein sagen zu ihm. Il déteste de voir les gens refusé le Christ. Remember in the book of John, it says, you do not believe me, you will die in your sin. Und Johannes sagt, because you are saying no to me. Wenn ihr nicht an mich glaubt, werdet ihr in eurer Sünde sterben, weil ihr Nein sagt zum Leben, zu mir. Et dans Jean, il a dit, si vous me refusez, là, vous allez mourir dans votre péché. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 16, you know, I just look at some. He said, salute one another with an holy kiss. The churches of Christ salute you. Holy kiss. Praise the Lord. Hallelujah. You can see what crown, whatever God children, the kingdom of heaven. Everything of us, they are holy. Und auch in Römer 16 spricht hier. Wird hier von einem heiligen Kuss gesprochen, ein Kuss, der von Christus ist. Es zeigt auch, dass alles von uns einfach geheiligt ist, gereinigt ist durch Jesus Christus, weil es von Christus zu Christus ist. Amen. Dans Verset 16, on a écrit, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Donc il y a aussi un saint baiser, c'est entre le Christ et le Christ. We kiss one another with holy kiss. Amen. Du küsst einen am heiligen Kuss. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then in verse 18, for they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good works and fair speeches deceive the heart of the sinful. Are you getting it? Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch wohlklingende Rede und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Maintenant, nous sommes dans verset 18, car de tels hommes ne servent point Christ et notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. They deceive people with their good words. Sie verführen English, Leute. Good language, good words. You know, quoting the Bible. Amen. Amen. Mit ihren guten Worten, mit ihrem großen Vokabular. Donc, ça montre qu'il y a des gens qui séduisent les enfants de Dieu avec des mots, avec des paroles flatteuses et avec leurs grandes paroles. Amen. They deceive people with their quoting of the Bible. Amen. They can quote from Genesis to Revelation. You know, the Holy Spirit, without the Holy Spirit, I don't even know what the Bible is. Und sie verführen Leute auch mit ihrem Bibel, dass sie die Bibel zitieren können. Aber ich brauche den Heiligen Geist, um irgendetwas zu zitieren. Il y a des gens qui citent la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, mais ça sert à rien. Mais moi, comme par exemple, j'ai besoin du Saint Esprit pour même savoir ou bien connaître même la Bible. And that is and the Holy, you know, that's and the Bible said that is why I'm even qualified. Yes. Because I need the Holy Spirit. Und deswegen bin ich qualifiziert, weil ich brauche Christus Jesus, um das Werk zu verrichten. La Bible nous dit même que nous sommes, c'est ça pourquoi nous sommes qualifiés, parce que nous avons besoin du Saint-Esprit pour connaître et pour comprendre la Bible. Because before you know it, I forgot it, but the Holy Spirit brings them back. Bevor ich weiß, habe ich es vergessen, dass der Heilige Geist es wieder in meine Erinnerung ruft. Parce qu'avant que je le sais, j'ai oublié. Oui, des versets bibliques, mais c'est le Saint-Esprit qui me rappelle. And that's why it is true that without him I can do nothing. Deswegen stimmt es. Amen. Dass ohne ihn kann ich nichts tun. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 30 says, for your obedience is come abroad unto all men. I am glad, therefore, on your behalf. But yet I would have you wise unto that which is good. Wise unto Christ. Know Christ. Let it be Christ alone, I know. Amen. And simple concerning evil. What you call evil, the system of this world. What they love, what they hate. What they call good. You know, things of this world. That people, you know, some people are so rooted in it. You know, when they have pain here, they just know what it is. They go to a computer and check it. He said, be simple, be like that child that cannot even go to the computer and check anything concerning such. Is somebody getting it? Wir sollen weise sein zu Christus, zum Guten und unförmisch bleiben mit dem Bösen, dumm sein gegenüber dem Bösen und nicht weise sein, was das Böse angeht, beispielsweise Krankheiten, das sind man, wenn dir das Knie wehtut, du direkt weißt, dass das Patellofemoral-Syndrom ist oder irgendwas anderes ist und du darin so weise bist, aber nicht weißt, dass Christus deine Gesundheit ist und dass dein Körper getaucht ist in das Blut von Jesus Christus. Wir sollen weise sein in Christus und dumm sein für die Dinge dieser Welt, für die Symptome dieser Welt, die jeder nachgoogeln kann. Et dans verset 19, Paul nous dit que le Christ désire que nous soyons sages en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. Et le mal concerne plusieurs, oui, souvent le système de ce monde, par exemple les maladies. Il y a des gens qui connaissent toutes les maladies tant qu'ils sont de douleur dans leur corps. Amen. Amen. He said, I would have you wise unto that which is Christ. Mm. Or it's only Christ that is good. So Christus ist gut. Is somebody Amen. Getting it? Yes. Then Jesus said it's only God that is good. Amen. And he is the God. Amen. The only true God is Christ Jesus. Der einzige wahre Gott ist Christus Jesus. Et donc, 19 nous dit qu'on doit être sage en ce qui concerne le Christ. Et c'est seulement le Christ qui est bon. Et on doit seulement connaître le Christ. Amen. Amen. It said, be like that little child. Seid wie dieses kleine Kind, gegenüber dem System dieser Welt, ahnungslos, planlos gegenüber dem System dieser Welt. En ce qui concerne le système de ce monde, on doit être comme des petits enfants qui ne savent rien. Amen. Mm-hmm. And that's how the God of peace drew Satan under your feet. Merci. Are you getting it? Mm-hmm. And Satan is, you know, completely defeated. Allow him to be defeated. Mm-hmm. Even also his lies. Not him alone. It's lies also. Und so hat Gott der Gott des Friedens den Satan zu unseren Füßen gebracht, indem wir ihn allein sehen. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Donc, ça signifie qu'on ne doit pas seulement détruire ou bien rejeter le diable quand il s'agit de sa personne, mais aussi quand il s'agit de ses mensonges, parce qu'ils sont partout. Ephésiens 4, please. Ephésiens 4. Ephésiens 4. On verse 22. Ephesians 4:22. He said that you put off concerning the former conversation the old man. Allow the old man to be dead and buried. Lass zu, dass der alte Mensch tot und begraben ist. Verset 22. On doit permettre que notre vieil homme est mort et enterré. The old you. Der alte Mensch. L'homme vieil. Amen. L'ancienne personne. Oui. All your desire, those things you most desire before Christ. Mm-hmm. Before saying Christus, yes to him. Before saying yes to him. Before saying yes to Christus gesagt hast. Is somebody getting it? Mm-hmm. Those things you once pursued. Die Dinge, die you want her to become. Die Jagd want her to have children die at 19. Wolltest. I want her to have a degree as a 1 year old. I want her, you know, they have their list. Ganz now it's Christ. Mm-hmm. Die ganzen Dinge, die du haben wolltest, mit 20, 25, 26 und sonstigen Altersstufen. Aber jetzt suchst du nur noch Christus Jesus. Amen. Donc, tu dois permettre, tu dois laisser tes désirs anciens derrière toi, les choses que tu voulais devenir, les choses que tu voulais avoir, que tu voulais devenir une mère, un père à l'âge de 20 ans et je sais pas. Donc, tu dois permettre que tout. Amen. Mm-hmm. That you put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt. The old man is corrupt. Der alte Mensch ist korrupt. Donc, vieil homme est corrompt. He said, according to the deceitful. Corrompu. Corrompu. Corrompu. Amen. Vieil homme est corrompu. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. According to the deceitful. Lust. The old man is full of lust. Der alte Mensch ist voll von Lust. Donc, l'homme ancien est rempli de désirs. The old man is full of self. Der alte Mensch ist voll von Selbst. Et l'homme ancien est rempli de soi. Amen. Amen. And be renewed in the spirit of your mind. Und erneuert the spirit of your mind. There must be a change. Let it be Christ alone. Es muss eine Änderung geben. Lass zu, dass es Christus allein ist. Verset 23, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, donc ça signifie que nos pensées doivent être renouvelées avec le Christ. Amen. Mm-hmm. And that you put on the new man, which after God is created righteous and true holiness. Created righteous and not learning to be righteous. Der heilig erschaffen worden ist und nicht lernt, heilig zu werden. Verset 24, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui, que produit la vérité. Donc tu es créé dans la justice et pas que tu vas pas, c'est pas que tu vas devenir juste. Are you getting it? Mm-hmm. You don't learn to be holy. Du lernst nicht, heilig zu sein, holy. Wenn du bist heilig erschaffen. Tu n'apprends pas d'être saint, mais tu as été créé saint. Amen. Mm-hmm. You don't learn to be righteous. It's created, it's like three converses. You know, you took your sin and you took his righteousness. Mm-hmm. Amen. And you are created. You are now created holy and righteous. Mm-hmm. And not learning to be holy and to be righteous. Mm-hmm. Wir wurden heilig und gerecht erschaffen. Wir lernen nicht, heilig und gerecht zu sein. Nous avons été créés juste et saint. C'est pas qu'on apprend d'être juste et saint. If you are learning to be righteous, to be holy, it means your root is not holy and righteous. Wenn du lernst, heilig und gerecht zu sein, dann ist deine Wurzel, ist dein Wesen nicht heilig und gerecht. Donc si tu apprends d'être juste et saint, ça signifie que ta source, ta racine n'est pas juste et saint. It means your root is yourself. Das heißt, deine Wurzel bist du selbst. Das signifie que ta racine est toi-même. Toi-même, tu es ta racine. It means your root is flesh. Deine Wurzel ist das Fleisch. Donc, ça signifie que ta racine est la chair. You know, to be created holy and righteous means your root is Christ. Heilig und gerecht erschaffen zu sein. It's talking about the root. Dass deine Wurzel Christus ist. Donc être créé juste et saint, ça signifie que ta racine est le Christ. C'est put on the new man. Ils ont une nouvelle personne. Remind yourself, remind yourself of who you are. Erinnere dich daran, remember who you are. Erinnere dich daran, wer du Christ bist. In you. Christus Jesus in dir. Donc tu dois te rappeler de la personne que tu es. Donc le Christ, tu dois te rappeler au Christ en toi. And learn to choose him. Und lerne ihn no zu wählen, the cost. Egal wie viel es kostet. Amen. Amen. Amen. Im Old Testament, Moses auch im Alten Testament hat Mose sich für Christus entschieden, für den Herrn entschieden. And it really cost him a lot. Es hat ihn viel gekostet. Er hat den Palast hinter sich gelassen. Amen. But what he believed, you know, I'm getting it. Praise the Lord. In natural, in the flesh, it's really cost him a lot. In the world, it's really cost him a lot. But you cannot compare it to the victory. Aber du kannst nicht mit dem Erfolg vergleichen. Les choses de ce monde, mais on ne peut pas comparer cette perte avec ce qu'on gagne en Christ. Praise the Lord. Amen. All this we have been, you know, the Lord has been revealing to us here, today, right now. Mm-hmm. He has been talking, it has been about this Matthew 18 from 1 to 3. Mm-hmm. To be like that little child. Alles, was wir heute gelernt haben, bezieht sich immer wieder auf Matthäus 18, 1, ab 1, dass wir, also so sind wie dieses Kind. Donc tout ce que nous avons appris ici dans ce message, c'est basé sur Matthieu 18, verset 1 à 3, où Jésus-Christ nous dit qu'on doit être comme des petits enfants. Praise the Lord. Hallelujah. The dead unto sin is also made dead unto religion. Tod zur Sünde wird auch tot zur Religion. Donc d'être mort au péché, ça signifie aussi que nous sommes morts à la religion. All that little child knows is the parents. Also dieses kleine Kind weiß, es sind die Eltern. Donc tout ce que ce petit enfant connaît, c'est son père. And we must know it's Christ Jesus. Also, wir wissen müssen, es ist Christus Jesus. Et tout ce qu'on doit savoir, c'est le connaître, c'est le Christ. We are not religious, we are Christ. Amen. Wir sind nicht religiös, wir sind Christus. Nous sommes pas religieux, mais nous sommes le Christ. Please never accept it that when somebody tells you you are so religious. Bitte, or you are religious. Niemals. You are not religious, you are Christ. There's a difference between to be religious and to be Christ. Mm-hmm. Akzeptiert es bitte niemals, wenn Leute euch religiös nennen, denn es gibt einen Unterschied zwischen religiös sein und Christus sein. Vous devez jamais accepter si quelqu'un vous dit que vous êtes religieux, parce que vous n'êtes pas religieux, vous êtes le Christ. And we are not spiritual, we are spirit. Wir sind nicht geistlich, sondern wir sind Geist. Nous sommes pas spirituels, nous sommes esprit. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Hate to be spiritual. Spiritual is all about, you know, the down is you, but the outside you want to paint Jesus. Denn geistig zu sein bedeutet, dass es im Inneren bist du es und äußerlich willst du es mit Jesus schmücken. Et arrête d'être spirituel parce que être spirituel ça signifie que dans l'intérieur il s'agit de toi, mais dans l'extérieur il s'agit de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We are spirits. Wir sind Geist. Nous sommes esprit. Amen. Amen. It means the root is Christ Jesus. Das heißt, die Wurzel ist Christus Jesus. Das signifie que la racine est Jésus-Christ. It means he is the root and he is the fruit. Das heißt, er ist die Wurzel und die Frucht. Ça signifie que lui il est la racine et aussi le fruit. Again, be dead. To sin. Sei tot für die Sünde. Encore soit mort au péché. Also mean again to religion. Sei auch tot für die Religion. Sei mort au religion. Stop being religious. Hör auf, religiös zu sein. Arrête d'être religieux. Amen. Amen. Stop loving what they love. Pity what they pity. Was sie lieben und das zu bemitleiden, was sie bemitleiden. Arrête d'aimer ce qu'ils aiment et arrête de avoir pitié avec ce que le monde aussi. Amen. They pity animals when they are being killed. Tieren. They are just killing. Amen. They pity trees when they are cutting them. Sie mitleiden. They see life in them. Die Natur, sie mitleiden Bäume, sie sehen Leben in diesen Dingen. Ils ont pitié avec les animaux et avec les arbres. Ils voient la vie dans les animaux. Amen. Amen. Jesus only have compassion on those that followed him. Jesus hatte nur Mitleid mit denen, die ihm gefolgt sind, und nicht die ihm nicht gefolgt sind. Donc Jésus-Christ avait seulement compassion pour avec ceux qui ont choisi le Christ et pas pour les gens qui sont contre le Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord killed animals. Der Herr and used their blood. Tiere getötet und das Blut für uns benutzt. Dieu a tué des animaux et utilisé leur sang pour nous. Human's blood. Menschen and animal's blood und are Tierblut two different bloods. Sind nicht gleich. Il y a une différence entre le sang de l'homme et le sang des animaux. Amen. Amen. Praise the Lord. The Lord not even value human's blood. Der Herr schätzt noch nicht mal menschliches Blut. Et l'Éternel n'apprécie même pas le sang de l'homme. You know, when people are being killed and people they will say, hey, God. The blood he values is his blood. That's Christ's blood. Und auch wenn Menschen that's sterben. That's a different. Seht ihr das auch nicht an? Es gibt ein Blut, was er schätzt, und das ist sein eigenes Blut, das Blut von Jesus Christus. Donc, Dieu n'apprécie même pas le sang humain, mais il apprécie seulement le sang du Christ. Amen. Amen. Donc, you know, your Old Testament use animal's blood and not human's blood. But that we never even value human's blood. Im Alten Testament hat er zwar Tiere statt Menschen benutzt, aber dennoch erachtet er nicht das menschliche Blut. Dans l'Ancien Testament, on peut voir qu'on a utilisé le sang des animaux, mais pas le sang de l'homme. Mais malgré tout ça, il n'apprécie pas le sang humain. Remember in Old Testament, how many times he said, just kill them, kill the children, kill this, kill the infant. Amen. Erinnert euch, wie oft er im Alten Testament gesagt hat, tötet sie alle, selbst die Säuglinge. Rappelez-vous combien de fois il a dit dans l'Ancien Testament, tuez les enfants, tuez le peuple, tuez tout le monde. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In Hebrew 9. Hebräer 9. Let's quickly go there, please. Let me see. The time has come. Hebrew 9. Go there. Please. Hebräer 9. Praise the Lord. Hallelujah. Hebrew 9 talks about blood a lot. Da geht es viel Blut. Ici, il s'agit beaucoup de sang. Talks about human's blood. Geht's um das menschliche Blut? Il s'agit du sang humain. Sorry, talk about animal's blood. Then you now talk about God's blood. Es geht um das Blut von Tieren und das Blut Gottes. Il s'agit du sang animal et du sang humain. Amen. Mm-hmm. In verse 19. Hebräer 9, Vers 19. He said, for when Moses has spoken. Verse 19 of Hebrew 9. Are we there, please? For when Moses has spoken every precept to all the people, according to the law, he took the blood of calves and of goats and water and scarlet wool and hyssop and sprinkled both the book and all the people, saying, "This is the blood of the testament, which God hath enjoined unto you." Moreover, he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. Of the ministry. Do you see there? Amen. The vessels of the ministry. Alle Geräte des Gottesdienstes. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. And that's why all our properties are covered with this blood today. Deswegen ist all unser Besitz umgeben mit dem Blut von Jesus Christus. You see that, eh? Yeah. Verse 22 says, almost all things are by the law purged with blood. Mm-hmm. And without shedding of blood is no remission. Mm-hmm. There is no salvation without blood. Es gibt keine Rettung ohne Blut. Und das Blut von Christus Jesus. Mm. Verset 22, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Are you getting it? Mm. There is no spiritual world without blood. Es gibt keine geistige Welt ohne Blut. Il n'y a pas un monde spirituel sans le sang. From verse 11. Look at verse 11. Verset 11. He said, but Christ become an high priest of good things to come, by greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood. He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. For if the blood of bulls and of goats and the ashes of an heifer, sprinkling the unclean, sanctify to the purifying of the flesh, how much more? Praise the Lord. You know, I love this, how much more. If his death can save us, how much more his life? Wenn sein Tod uns retten kann, wie viel mehr sein Leben? Donc, ça montre si sa mort pouvait nous sauver, combien de plus sa vie? How much more shall the blood of Christ? Amen. Viel mehr das Blut von Christus. Praise the Lord. Remember in Leviticus, because we were so close, amen. Remember in Leviticus, we were there on Sunday. He talks about his life in the blood, mm-hmm. even in the blood of animal. Mm-hmm. Amen. Amen. And you can see, you know, that that's why it was able to do something in old, because there's life. How much more now, the blood of Christ, there's life. In 3. Mose haben wir über das Blut gesprochen, das Leben im Blut ist. Wie viel mehr ist das Blut von Jesus Christus Leben? Et dans Lévitique, on a parlé du fait qu'il y a le sang dans la vie dans le sang. Et combien de plus la vie dans le sang de Jésus-Christ, au sang de Jésus-Christ. Praise the Lord. For if the blood of bulls and of goats and the ashes of an ephah sprinkling, the unclean sanctified to the purifying of the flesh, how much more, verse 14, shall the blood of Christ, the God's blood, who through the eternal spirit offers himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. His sacrifice is enough for us. Sein Opfer ist genug für uns. Son sacrifice est suffisant pour nous. Amen. Mm. Again, Leviticus, he talks about the animal's blood. In Leviticus, in 3. Mose, geht es um das Tierblut. Leviticus parle du sang des animaux. Amen. Amen. Everything that we are pointing to the new, to the one that is coming, that we now have today. Alles hat auf das Neue sozusagen gezeigt, was jetzt Christus Jesus ist. Mm-hmm. Donc, tout dans l'Ancien Testament pointe toujours sur le nouveau qui est le Christ. Amen. Amen. The Bible called those ones shadow. Die Bibel nennt all das Schatten. La Bible appelle toutes ces choses-là l'ombre. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Where are we going? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Let us allow Christ, which is of the Spirit, to be absolute for us. Lass uns zulassen, dass Christus, der vom Geist ist, absolut ist für uns, an erster Stelle steht für uns. Et on doit permettre que le Christ, qui est de l'Esprit, qui soit tout pour nous, donne notre priorité. Lass zu, dass das alte tot umgraben ist. Allow the shadow to go. Lass zu, dass dieser Schatten geht. Colossians say we now have the real thing. In Kolosser steht, dass wir jetzt das Wahrhaftige haben. Amen. On Sunday we were that in that of Peter. You know, when Peter was in trance, amen. He fell into trance. And the Lord said, eat. He said, I will not eat. Are you getting it? You know, if you allow, if you keep on, please stop, don't harden your heart. Don't harden your heart. Once you hear the truth, learn to repent. Stop hardening your heart. It will do you no good. That's the kingdom of heaven. We are talking about the kingdom of heaven. It's not about you. It's about Christ. You know, let the old go. What I used to love, I don't do this, You think you are dealing with somebody or you are dealing with, all this, you are choosing Christ, just a little thing will not hinder you. We don't allow that. Don't harden your heart. Let it be Christ alone. Wir dürfen unser Herz nicht verhärten, so wie es Petrus gemacht hat in dieser Verzückung, als er vom Herrn geboten bekommen hat, diese Tiere zu essen, er sich geweigert hat, ne, wegen der Verhärtung seines Herzens, weil er den Schatten nicht loslassen wollte und das Wahre nicht akzeptieren wollte, denn das Wahre ist Christus Jesus und wir dürfen unser Herz nicht gegenüber dem Neuen, gegen dem Wahrhaftigen verhärten aufgrund des Schattens oder aufgrund unserer eigenen Prinzipien oder eigenen Werte. Denn alles ist doch, das Alte ist doch vergangen und alles ist doch neu geworden. Und es geht nicht mehr um uns, sondern es geht doch jetzt nur noch um Christus Jesus. Christus Jesus. Deswegen sollte es nicht mehr um Gebote gehen, die wir uns selbst auferlegen. Et c'est très important qu'on accepte que l'ancien est passé, qu'on ne soit pas comme Pierre, parce que quand Pierre avait une vision de Dieu, qu'il est maintenant capable à tout manger, de manger aussi tous les animaux. Pierre a endurci son cœur, il a dit qu'il ne va pas manger certains animaux. Mais le problème est que nous, on ne se trouve plus dans l'Ancien Testament, mais dans l'Ancien, dans l'Ancien Testament, on se trouve maintenant dans le Nouveau et on doit accepter que c'est le Christ qui choisit maintenant tout. On ne doit pas tenir aux choses qui sont déjà passées. The old was all about the flesh, the outside. It was all about Fleisch you, das what you do. Es ging dich, was du tust. Et dans l'ancien, il s'agissait toujours de toi, ce que toi tu fais. What you eat, what you drink. Was du isst, was du trinkst. Ce que tu manges. Even washing of your hands before you eat. Jetzt you know, they were accusing Jesus. He'd never wash his hands before he eat. Die Hände, bevor du gegessen hast. Sie haben auch Jesus sozusagen dieses Vergehens beschuldigt, dass er seine Hände nicht als Heiligung gereinigt hat vor dem Essen. Et même que tu laves tes mains avant de manger, c'est aussi un commandement dans l'ancien. Amen. Honor Sabbat day. Den Sabbat ehren. Que tu honores le Sabbat. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. What you do. Was du tust. Ce que tu fais. Or don't do. Oder nicht tust. Ce que tu ne fais pas. The Lord is not going to ask you about those things. Der Herr wird dich über die Dinge ausfragen. It's after what he did. Er ist hinter dem, was du für, was er für dich getan hat, was du damit machst. Donc, le Christ ne voit pas ce que toi tu fais pour lui, mais ce que lui il a fait pour toi. Amen. Amen. In Colossians 2, we are there. In Colossians 2, waren wir da am Sonntag. Nous avons lu Colossians 2. We call all shadow. Let us leave shadow. Er nennt all das Schatten. Allow shadow, the shadow to go. Wir sollen die Schatten hinter uns lassen. Donc il nous a dit que tout est l'ombre et qu'on doit permettre que cette ombre passe. We now have the real thing. Wir haben jetzt das Wahrhaftige und das ist Christus Jesus. Et maintenant nous avons la chose véritable et puis cette chose c'est le Christ. No longer pursuing the shadow. Wir müssen nicht mehr dem Schatten hinterherrennen und uns oder mit dem Schatten zufrieden geben. On ne poursuit plus l'ombre, nous sommes plus satisfaits avec l'ancien. Praise the Lord. Hallelujah. Some are still, you know, if you know, if I keep on kissing your picture when you are here, I never kiss you, but I kiss your picture, then there's something wrong with you. Wrong with me. Are you getting it? There's something wrong. Let us allow it to be the written that is here now, which is Christ Jesus. The shadow must be dead and buried. Wenn ich mit dir verheiratet bin und immer nur einem Bild von dir Zuneigung schenke, aber nicht dir selber, dann macht das ja keinen Sinn. Du wirst ja denken, okay, was stimmt mit dir nicht, dass du halt mir nicht diese Wärme zeigst, sondern hinter einem Bild her bist. Und wenn ich das Wahrhaftige doch schon hier steht, dann kannst du das Bild doch einrahmen, an die Wand hängen, wo es ist, als Erinnerung vielleicht. Aber ich bin jetzt hier, du sollst doch mir jetzt diese Liebe und diese Aufmerksamkeit zeigen. Das Wahrhaftige ist doch da. Et si par exemple je suis mariée avec toi et je vis avec toi dans une maison, mais je donne toujours ton image dans une photo de toi, mon affection, pas directement à toi, là il y a un problème avec moi, donc on doit permettre que l'ancien passe. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We stop here, please. Amen. Amen. Please, you can go and listen to the previous message, which is Sunday's message.